Der Mäuse-Philipp wollte noch etwas einwenden, aber der schlaue Mäuse-Josef rief: Es dämmert bereits, gleich schlägt 7. Ab in die Löcher! Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp. Das Lesen hat er mir nicht verboten. Da freute sich heimlich Lilli Maus, ehe sie sich zusammenrollte und einschlief. So kam es, dass sie selbst an diesem Tag noch im Schlafe lächeln konnte. Die restlichen Ruhenächte vergingen schnell. Die Mäuse vergnügten sich mit Fressen, schaukelten auf dem Uhrenpendel und ab und zu sangen sie ein neues Lied. Wir planen und wir bauen zum Himmel hoch den Turm. Mausmänner und Mausfrauen, frisch auf zum letzten Sturm. Es ist soweit, es steht die Zeit, die Uhr steht still. Es ist soweit, es steht die Zeit, die Uhr steht still. Weil Willibald es will. Wir planen und wir bauen zum Himmel hoch den Turm. Mausmänner und Mausfrauen, frisch auf zum letzten Sturm. Es ist soweit, es steht die Zeit, die Uhr steht still. Es ist soweit, es steht die Zeit, die Uhr steht still. Bei Willibald ist mir. Heyo, heya, weil unser Starker. Heyo, heya, weil unser Starker. Heyo, heya, weil unser Starker. Willibald es will, Willibald es will. Hey yo, hey ja, überaus starker. Hey yo, hey ja, überaus starker. Hey yo, hey ja, überaus starker. Willibald es will, Willibald es will. Hey yo, hey ja, heil unser Starker. Hey yo. War es soweit. Die 7. Nacht war gekommen. Alle warteten darauf, dass die Menschenköchin sich aus der Küche entfernte. Endlich, jetzt ist sie weg. Hör mal, Maus, du bist der Dickste. Ich? Wieso? Du springst jetzt mit Mäuse Hugo und Paula Maus auf das Uhrenpendel. Ich? Wieso? Um es anzuhalten, mein Gott! Los, springt! Ruckzuck, punktum! Also gut. Eins, zwei, drei und... Es steht. Das Pendel steht. Bauen! Los, Tempo! Ein Boss, ein Haus, ein Rot! Lepp, lepp, lepp, lepp, lepp, lepp, lepp, lepp. Mein Gott, ist der Klotz schwer! Haben wir es geschafft? Mäuse, bald sind wir im Himmel! Wird aber auch höchste Zeit. Es ist schon 5 Uhr. Quatsch, Zeit! Die Zeit ist doch tot! Das Pendel steht still! Ohne mich. Das ist mir zu gefährlich. Das kann nur schiefgehen. Das schaffen wir nie. Unmöglich. Das ist ja Größenwahn. Wir rechnen später ab. Jetzt verschwinde. Nimm die Lillimaus gleich mit in die Bibliothek. Wir rechnen später ab. Komm, Philipp, komm. Die beiden beobachteten durch einen Türspalt, wie der Turmbau fortschritt. Mein Gott, der Turm schwankt. Es fehlt nur noch ein einziger Klotz. Mausemimi und Mausesamson sind die leichtesten. Die setzen den Schlussstein. Dann ist der Himmel erreicht. Und dann können wir nach Herzenslust fressen. Ich habe aber Angst, da hochzuklettern. Angst? Sollen alle anderen Mäuse wegen dir und deiner Angst nicht in den Himmel kommen? Ich kletter ja schon. Komm, Mausesamson. Ja, ich komme ja schon. Und vergesst den Klotz nicht. Sie klettern tatsächlich hoch. Oh, wie der Turm schwankt. Mir wird schwindelig. Mut, Mausemimi, Mausesamson, gleich habt ihr es geschafft. Los. Die ersten Sonnenstrahlen kommen schon durch die Vorhangritzen. Jetzt sind sie oben. Sie haben es geschafft.